Meine Damen und Herren, im Vergleich zu meinen Vorrednern habe ich eine eher bescheidene, aber auf eine lange Institution zurück, auf eine lange Geschichte zurückgehende Institution vorzustellen. Es handelt sich um die historische Kommission bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Diese Kommission ist die älteste der Philosophie der Österreichischen Akademie überhaupt. Sie wurde 1847 gegründet, und zwar primär zum Zweck der Edition der österreichischen Geschichtsquellen. Wobei man damals noch die Quellengeschichte sämtlicher Länder der Habsburger Monarchie unter diesem Begriff verstanden hat. Auch die Akademie war ja bekanntlich eine gesamte Monarchie umfassende Einrichtung. Die bald danach ins Leben gerufene Editionsreihe der Fontes Rerum aus der Kaum mit ihren zwei Abteilungen, erstens Scriptoris, zweitens Diplomataria et Acta, existiert noch heute und wird von unserer Kommission weitergeführt. Der Schwerpunkt der historischen Kommission und auch der Fontes Rerum lag damals bei der Edition mittelalterlicher Quellen. 1848 trat zu dieser Editionsreihe noch das Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen, später umbenannt auf Archiv für österreichische Geschichte. Mit der Namensänderung dieser Reihe war auch eine inhaltliche Ausweitung ihres Publikationsprogramms verbunden. Auch diese Reihe existiert noch heute und sie publiziert heute aller Arten von Untersuchungen zur österreichischen Geschichte. Mit dem 1. Jänner 1993 wurde die historische Kommission mit der 1959 bei der Akademie gegründeten Kommission für die Geschichte Österreichs vereinigt und übernahm zu ihrem bisherigen eigenen auch deren Forschungsprogramm. Diese Kommission hatte sich seit den 70er Jahren verstärkt der übernationalen Kooperation mit Historikern anderer Länder gewidmet, insbesondere mit jenen der Nachbarstaaten des heutigen Österreich. Mit diesen wurden gemeinsame Forschungskonferenzen veranstaltet und daraus hervorgehende Sammelbände publiziert. Diese Zusammenarbeit erfolgte über jeweils bilateral aufgebaute Subkommissionen, die mit 1. Jänner dieses Jahres zu sogenannten Komitees umgestaltet wurden. Derzeit gibt es 8 derartige Komitees, eines für Zusammenarbeit mit Belgien, eines mit Deutschland, mit Italien, mit Polen, mit der Slowakischen Republik, mit Slowenien, mit der Tschechischen Republik und mit Ungarn. Darüber hinaus wird gegenwärtig auch eine wissenschaftliche Kooperation mit Rumänien in die Wege geleitet. Fachliche Verbindungen mit Kollegen bzw. Institutionen in Russland und der Ukraine, in Großbritannien, Frankreich, den Vereinigten Staaten, Spanien und der Schweiz ergänzen diese internationale Kooperation. Die Kommission verfügt gegenwärtig über 3 wissenschaftliche Mitarbeiter und 2 teilbeschäftigte Schreibkräfte. Das ist also personell sehr bescheiden gestückt und verfügt auch leider über keine eigene Bibliothek. In der Kommission laufen derzeit 4 größere Forschungsprojekte. Eines, was heißt Österreich? Inhalt und Umfang des Österreich-Begriffs vom 10. Jahrhundert bis heute. Dieses Projekt wurde auf Anlass des bevorstehenden Österreichs-Jubiläums von 1996, wir werden dann unter Anführungszeichen 1000 Jahre Österreich feiern, in Angriff genommen. Dabei, ja, ich will da gar nicht näher auf dieses Projekt eingehen, um Zeit zu sparen. Ein zweites großes Projekt sind die Mitteleuropa-Konzeptionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Hier handelt es sich um ein multinationales Projekt, an dem Historiker aus 11 mitteleuropäischen Staaten mitarbeiten. Es untersucht die vielfältigen Ideen und Pläne zur Kooperation im mitteleuropäischen Raum im angegebenen Zeitraum und die Gründe für deren Scheitern. Ebenfalls multilateral und dazu noch interdisziplinär ist die Arbeitsweise bei dem Projekt Kulturgeschichte zentraleuropäischer Regionen. Vom späten 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart erforscht werden sollen. In einer ersten Phase wird hier die Inventarisierung des aktuellen Forschungsstandes in Form eines Sachwörterbuchs zu den Bereichen Bildungsgeschichte, Wissenschaft und ihre Lehre, Literatur und Musik, bildende Künste, darstellende Künste sowie Volksleben, städtisches und ländliches Volksleben vorgenommen. Ein weiteres Forschungsprojekt ist der Problematik von Nationsbegriff, Vaterlandsbewusstsein und dem Verhältnis zur Habsburger-Dynastie in den böhmischen Ländern an der Grenze von Aufklärung und nationaler Erneuerung gewidmet, spät des 18. bis 19. Jahrhunderts. Es wird in Einzelbearbeitung durchgeführt. Ein weiteres, ebenfalls in Einzelbearbeitung durchgeführtes Projekt ist soeben abgeschlossen worden. Es hat über das Thema die Türkenpolitik der europäischen Mächte zur Zeit des langen Türkenkriegs 1593 bis 1606 zum Gegenstand. Die Komitees der Kommission befassen sich derzeit mit folgenden Problembereichen. Die österreichischen Niederlande im 18. Jahrhundert mit den Themenschwerpunkten Bürokratie, Finanzgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, ferner der Zweigung Österreich-Ungarn-Deutsches Reich von 1879, italienisch-österreichische Postgeschichte im 18. und 19. Jahrhundert, österreichische Verwaltungsstaat und administrative Eliten im Königreich Lombardien-Venetien 1815 bis 1859. Dieses Projekt wurde soeben fertiggestellt, ein Band ist darüber erschienen in der Veröffentlichungsreihe des Instituts Europäische Geschichte in Mainz. Dann im Komitee Österreich-Polen stehen einige markante Themen zur österreichischen und polnischen Geschichte des 16. bis 18. Jahrhunderts auf dem Programm. 1993 ist ein Band über die Wirksamkeit von polnischen Persönlichkeiten in Kultur und Politik des alten Österreich erschienen. Vom Komitee Österreich-Slowenien wird momentan das Bild untersucht, das Österreicher und Slowenien sich im Verlauf bestimmter Zeitabschnitte zwischen 1848 und 1941 jeweils voneinander gemacht haben. Mit den Tschechen läuft seit 1991 ein bilaterales Projekt, das sich mit den Entwicklungen in Österreich einerseits und der Tschechoslowakei andererseits im Zeitraum von 1918 bis 1947 und von 1948 bis 1989 befasst. Für das in Gründung befindliche Komitee Österreich-Slowakei sind österreichischerseits zunächst zwei Forschungsthemen in Aussicht genommen. Erstens die slowakischen Gebiete in der Türkenabwehr und zweitens die nationalen Hoffnungen der Slowaken und die Haltung der Wiener Zentralregierung im Vormärz. Das Komitee Österreich-Ungarn schließlich erforscht derzeit die Entwicklung des Besitzbürgertums in der Habsburger Monarchie im 19. Jahrhundert in ihren diversesten Aspekten. Abschließend darf ich Ihnen nochmals die drei Publikationsreihen nennen, die wir in der Historischen Kommission jetzt führen. Es sind das die beiden alten Reihen, schon aus dem vorigen Jahrhundert heraufgeführten, der Fontes Rerum aus Bergharen mit ihren beiden Abteilungen, ferner das Archiv für österreichische Geschichte, im engeren Sinn, und drittens die sogenannten Zentraleuropa-Studien, die alle jenen Publikationen aufnehmen, die sich aus unserer internationalen Zusammenarbeit ergeben. Vielen Dank.